Das unvergängliche klassische Werk des verehrten Genossen Kim Jong-un, selbstlose Dienst an den Volksmassen, die Existenzweise der Partei der Arbeit Koreas und die Quelle ihrer unbesiegbaren Kraft, gab aus Anlass des 7. Parteitages der Partei der Arbeit Koreas die französische antiimperialistische Front am 27. April im Verlag Demokrat in Broschüre heraus und stellte die deutsche Gruppe zum Studium der koreanischen Kultur am 26. April ins Internet. Die deutsche Gruppe zum Studium der koreanischen Kultur veröffentlichte auf Internet-Homepage auch sein unvergängliches klassisches Werk. Das Werk der Partei der großen Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il ist unbesiegbar.